1. Über die Ammonite spricht der Herr, hat Israel etwa kein Urban mehr, das der Gott Milcom das Gebiet von Gad besetzt hat und sein Volk nun in dessen Städten wohnt. 2. Es kommt die Zeit, in der ICH Rabbe Dirch Kriegsgeschrei erschatten und zu einem Trummerhofen Mädchen word, worauf in Israel sein Rechmassages Urbis Urukeholt. 3. Klagt Lord, Bewohner von Hesbon und Rabbe, den Eua Gott Milcom word zusammen mit seinen Priesten und Anführern in die Gefangenschaft geführt werden. 4. Warum rumte Ukua Frutschtberentala und Ura Schatze, warende Falschlicherweise glort, das niemand Uke Gemmels angreifen konnte? 5. Der Herr word von allen Seiten Schrecken über Uke bringen, so dass in El Richtungen fleeten niemand divers brengten wieder sammeln word. 6. Doch zu einem späteren Zeitpunkt word ICH das Schicksal der Ammonite wenden und SIEAUS der Gefangenschaft zu rückbringen, erklärt der Herr. 7. Über Edom spricht der Herr, ist die Weisheit in Themen Volig Verschwunden oder haben die klugen Ratgeber eier Verhigkeit verloren, Richtigent Scheidengen zu treffen. 8. Fleeten versteckt Uken abgelegen in Orten, Bewohner von der Dan, den ICH bringt das Verderben über Isor, wenn die Zeit seiner Bestrafung gekommen ist. 9. Wenn Windsor oder Dieb kamen, werden Sie zu mindest einen Rest übrig lassen, doch ihr Feinde werden Uke so lange plundern, BISSIE volig gesättigt sind. 10. DAICH Isor Jedok volig int blosten sein verstek offengelegt habe, word es sich nicht mehr verbergen konnen und mitsamt seinen verwanten untergehen. 11. Ubelast mir your Weisen und Witwen, ICH word für a Ubelieben sorgen und SIE konnen auf meinen Schutz vertrauen. 12. Wenn sogar diegenigen, die es nicht verdient haben, den Kelch des Zorns trinken müssen, warum solltet dann angestraft davon kommen. 13. ICH schwor bei mir selbst, das Bosra und sein umliegenden Stadt zu einem Ort des Entsetzens und einer Uigen wust werden sollen. 14. ICH habe ein Botschaft vom Herrn gehort, dien die Volke gesandt word, damit sie sich sammeln und zum Kampf gegen Edom ausrücken. 15. ICH were ditchenter den nationen Kleinmädchen und dafür sorgen, dass du von allen Menschen verachtet wirst. 16. Dein Hochmut und dein Vertrauen auf den unzuganglichen Felsenfestungen haben dich getorscht, selbst wenn du wie ein Adler hoch oben borst, word ICH dich hinabstürzen. 17. Edom word zu einem Marmel des Schreckens werden, so dass Jedivor Basihend über das Ausmus der Zerstörung entsetzt sein word. 18. Why Sodom und Gomorrah volig vernichtet werden, so word auch in Edom kein Mensch mehr wohnen oder sich dorhaft niederlassen. 19. Why ein low ausdem dickicht herverbricht, so word ICH Edom plötzlich angreifen, denn wer konnte mir gegenüber treten oder mir hiser Rechenschaft ziehen. 20. Hort daher den Plan des Herrn gegen Edom, selbst die Schwachsten der Herd werden weggeschleppt, und eier wide Platz werden vor entsetzen erstarren. 21. Die Erde bebt unter dem Lamm eier Stürzes, und er Verzweiflungsschrei ist bis zum Schilfmeer Jutlich zu vernehmen. 22. Ein feind word wie ein Adler über Bosra herfallen, woraufhin die tapfersten Krieger Edoms vor Angst wie ein Frau in Geburtswehen erzitten werden. 23. Über Damaskus, Hammertund arpad sin bestürzt über die Schlechten Nachrichten und Geriten in ein Unruh, die dem aufgewollten mir gleicht. 24. Damaskus hat den Mut verloren und bereitet sich auf die Flucht vor, warend Angst und Schmerzen die Stadt wie ein Gebar und ergreifen. 25. Wie bedauerlich ist es, dass dies ein so berühmt und freudenreich Stadt in dieser Krisenzeit nicht verlassen wird. 26. Die Schalb werden eier Jungen Männer auf den Strassen fallen und eier Soldaten und Genem Tag vernichtet werden, spricht der Herr der Heerscheren. 27. ICH were die Mauern von Damaskus in Brand setzen, damit das für die Palast von Ben-Hadad vollständig verset. 28. Über Kedah und Hazer, die von Nebuchadnezzar besiegt werden, marked Uke Berit. Zum Angriff auf Kedah und vernichtet die Volke des Ostens. 29. Man word ihnen eier Zelti, Haden und Besitztümer wegnehmen, warend ringsumhern a Nokschrei des Grauens zu horen sein werden. 30. Fleet schnell und versteckt Uke tief in der Oder, Bewohner von Hazer, den der König von Babylon hat einen Plan zu Urim untergangen twerfen. 31. Grafe Diocese Friedlich Völken, das one Mauern oder Regel in Sicherheit lebten völlig isoliert von anderen Völkern wohnt. 32. Eichemalie und Herden werden zur Butte werden, während ICH Diocese Völken el Wein zerstreuen von allen Seiten verderben über SIE Bringe. 33. Heiser Word für immer zu einer Einod und einem Rucksexort für Schakali werden, in dem kein Mensch mehr wohnen Word. 34. Dies ist das Wort des Herrn über Elam, das der Prophet Jeremiah zu Beginn der Regierungszeit von König Zedekiah empfing. 35. Der Herr der Hirscheren verkündet, das die militarisch Macht Elams brechen Word, in dem ihren wichtigsten Bogen zerschmettert. 36. ICH Word Sturm aus allen Himmelsrichtungen über Elam bringen und die Bewohner so weit zerstreuen, das sie in jedem Volk zu finden sein werden. 37. ICH Word darf sorgen, das die Lameter vor ihren Feinden verzweifeln, und ICH Word meinen Zoren über sie bringen, bis sie vollständig aufgerieben sind. 38. ICH Word meinen Thron in Elam aufstellen, die dortigen Könige und Anführer zu entmachten, erklärt der Herr. 39. Doch in der fernen Zukunft wird ICH das Schicksal Elams wenden und die Gefangenen in ihrer Heimat zurückführen, spricht der Herr.